Ich habe dich gefickt und ich fand es wunderbar. Es war eine Erfahrung, die einfach einzigartig war. Du warst was ganz Besonderes, wie all die anderen vor dir auch. Trotzdem muss ich dir sagen, ich hab ein komisches Gefühl im Bauch. Lange hab ich mir überlegt, was mich am meisten quälte, was mir in langen Nächten am meisten fehlte. Jetzt liegen wir hier Arm in Arm und